Dokumentation. Ein Gedanke an die Ruhe und die Bewährung. Das Handeln eines Menschen beschäftigt den Menschen nicht nur, es bringt auch etwas hervor, was ihm gut gefällt. Das wird bestenfalls so sein. Da hat er alsbald durch die eigene Kraft etwas geschaffen, was sich günstig auswirkt. Er erfährt das Leben in einer genau bestimmten Weise, wie sie dazu passt. Ein gewisser Anteil davon wird von ihm absichtlich gestaltet, ein anderer Anteil wäre als Auswirkung des Gestalteten von ihm zu vernehmen. Das macht sein Leben reich. Zusätzlich zur Auswirkung und dem Geschaffenen hat alles, was wir tun, auch einen Rahmen. Dieser Rahmen besteht für unser ganzes Leben. Der Ankerpunkt und damit auch der Bezug des Ganzen, was uns ausmacht, soll das sein. Dort sind all die Dinge angebracht, die uns ausmachen. Das geschieht so durch den eigenen Bezug darauf. Alles kann von uns so wahrgenommen werden, wie es ist, weil wir uns immer wieder auf den gleichen Rahmen bezogen haben. Dieser Rahmen steht für einen neutralen Aspekt in unserem Leben.